Das war in der Schulzeit. Ich hatte einen sehr guten Deutschlehrer, der mich in der wahrscheinlich Oberprima auf Ernst Bloch aufmerksam machte. Und dann las ich, war Zeitleser und auch in der Zeit, in der Hamburger Wochenzeitung, war immer mal wieder von Bloch die Rede, wenn ein Buch von ihm neu veröffentlicht war, was in der DDR ja damals erschien, dann gab es eine Rezension, häufig eine große Rezension, auch sehr voller Lob, voller, auch mit Kritik. Nun, also er interessierte mich. Also habe ich mir die in der Edition Surkamp damals gerade erschienene Tübinger Einleitung in die Philosophie gekauft. Ich begann sie zu lesen und verstand erstmal gar nichts. Und dann hatte ich das Glück, dass auch wieder ein Zufall da mitgespielt hat, dass ich nämlich im Radio, im NDR war das, glaube ich, die hatten da immer sonntags eine anderthalb Stunden, das ist heute undenkbar, anderthalb Stunden Sendung mit Essays und so, und eine Rede Ernst Blochs hörte. Ich habe so mitten reingeschaltet, ich habe sie mit großem Interesse verfolgt und diese Rede hat mir auch den Zugang dann zu seinem schriftlichen Arbeiten geebnet. Insofern diese Schriftlichkeit eine sehr stark durch Mündlichkeit geprägte Stilform hat und ich jetzt plötzlich die Tübinger Einleitung, die ich vorher ganz schlecht oder nur schwer oder gar nicht verstanden habe, plötzlich mir berät wurde. Ich verstand das, was da stand oder verstand es besser, vieles natürlich nicht. Ich war Penäler und so bin ich auf Ernst Bloch aufmerksam geworden. Wenn wir uns der Person und dem Werk von Ernst Bloch annähern, dann lohnt es sich vielleicht auf ein Ereignis zu sprechen zu kommen, das für Ernst Bloch und für eine ganze Generation als ein tiefer Einschnitt wahrgenommen worden ist und das viele junge Intellektuelle für sie ein Grund zur Politisierung gewesen ist, nämlich der Erste Weltkrieg. Ich hatte das ja schon gesagt, Ernst Bloch ist 1885 geboren worden, er hat ab 1905 mit dem Philosophiestudium begonnen, erst in München, später in Würzburg und nach Abschluss seines Studiums hat es ihn dann nach Berlin gezogen. In Berlin fand ihn eine Freundschaft und ein Austausch mit dem Soziologen und Philosophen Georg Simmel. Zwischen Ernst Bloch und Georg Simmel kam es dann aufgrund divergierender Positionen zum Ersten Weltkrieg zum Bruch. Können Sie schildern, wie Ernst Bloch den Ersten Weltkrieg wahrgenommen hat, wie er sich zu ihm positioniert hat, vielleicht wie dieses Ereignis sein Denken beeinflusst hat? Ja, Sie haben ganz recht. Also der Erste Weltkrieg war ein sehr gravierender Einschnitt in seinem Leben, in seinem Denken. Und hat ihn abgelehnt. Er hat ihn völlig als überflüssig, als etwas, was zu bekämpfen ist, angesehen. Er hat sich mit den Figuren beschäftigt, die diesen Ersten Weltkrieg entscheidend eingeleitet und dann eben auch geführt haben, mit Hindenburg zum Beispiel. Und er hat auch dann publizistisch sehr stark in die Diskussion über diesen Krieg eingegriffen. Es gibt einen ganzen dicken Band, der in der Edition Surkamp erschienen ist, von Koroll herausgegeben, in dem die publizistischen Arbeiten Blochs, die zum großen Teil auch im Ausland entstanden sind, er ist dann emigriert in die Schweiz, und also diese publizistischen Arbeiten gegen den undiskutierbaren Krieg, wie er ihn nennt, er hat ihn sehr stark diskutiert, aber undiskutierbar eben in einem politisch-moralischen Sinne undiskutierbar, hat er ihn genannt, indem er also diese Auseinandersetzung mit diesem Krieg geführt hat. Und das sind polemische, das sind analytische Aufsätze. Sie schwanken zwischen harter Kritik und scharfsinniger Analyse, was dieser Krieg denn wirklich bedeutet. Dass es ein Krieg des Kapitals eben ist und einer untergehenden Welt. Ja, das also hat für ihn einen großen Einschnitt bedeutet. Es hat ihn, ich würde sagen, zum politischen Publizisten gemacht und auch seine politische Philosophie muss man wohl auf dieses Ereignis und die Auseinandersetzung mit diesem Ereignis zurückführen. Nun gehört Ernst Bloch zu einer Generation von Intellektuellen, die zwei große Kriege bewusst miterlebt haben. Auf der einen Seite der Erste Weltkrieg, ja, ein bis dahin ungekanntes Ausmaß an maschinisierten Tötens. Auf der anderen Seite der Zweite Weltkrieg und vor dem Zweiten Weltkrieg natürlich der Aufstieg des Nationalsozialismus, die Shoah. Ernst Bloch war von Anfang an ein scharfer Kritiker der NSDAP und den damit verbundenen Tendenzen in der Weimarer Republik. Und seine Biografie ist schließlich geprägt vom Exil, weil er als jüdischer und marxistischer Intellektueller vor den Nazis fliehen musste. Sie hatten das gesagt, Ernst Bloch ist durch den Ersten Weltkrieg zu einem politischen Publizisten geworden. Können Sie vielleicht dafür auch ein Beispiel geben vor dem Hintergrund des Nationalsozialismus? Also wie hat sich Ernst Bloch angesichts des Nationalsozialismus als politischer Intellektueller betätigt? Er hat also auch hier auf verschiedenen Ebenen gearbeitet gewissermaßen. Auch das kommt, ist eine Kontinuität in seinem Denken gewesen. Das heißt, auf der einen Seite scharfe polemische Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und auf der anderen Seite wieder philosophische Analyse. Wie konnte es so weit kommen? Woraus ist der Nationalsozialismus entstanden? Beides also prägt sein Denken in dieser Zeit. Und für beides gibt es großartige Beispiele. Also auch da gibt es eine reiche Publizistik, die gesammelt ist, die er selber gesammelt hat, in zwei Bänden, einmal in der Gesamtausgabe und dann auch in der Edition Surkamp in einem eigenen Band. Auch hier ist, was die publizistische Auseinandersetzung betrifft, sind wiederum zwei Stoßrichtungen kann man unterscheiden. Auf der einen Seite Analyse, Kritik des Faschismus und auf der anderen Seite Analyse und Kritik der Opposition, der linken, der kommunistischen Opposition. Er sieht nämlich mit großem Befremden in der Weimarer Republik schon in dieser Vorbereitungszeit, sieht er den großen Erfolg, den nationalsozialistische Redner, Publizisten bei ihren Hörern, bei ihren Lesern haben und er sieht den gravierenden Misserfolg, den linke kommunistische Redner, Publizisten bei dem Publikum haben. Er fragt, woran liegt das? Und er kommt zu einer seiner Aufsätze ist so überschrieben, zur Kritik der Propaganda. Er macht deutlich, dass die kommunistische, die linke Propaganda einen riesen Fehler macht, dass sie nämlich sachlich argumentiert. Das klingt merkwürdig, aber so ist die Analyse, dass sie sachlich argumentiert, viel mit Zahlen, mit Statistiken arbeitet, analytisch vorgeht und der Nationalsozialismus fast ganz auf dieses Mittel verzichtet und stattdessen, wie Bloch sagt, vom Menschen spricht, von seinen Nöten, seinen Sorgen, von seinen Ängsten, seinen Wünschen und da ansetzt, während diese Dinge in der kommunistischen linken Propaganda fast keine Rolle spielen. Und das Ergebnis, was er sagt, es kommt darauf an, zu den Menschen von ihren Dingen und Sachen zu sprechen. Aber eben zu den Menschen. Nicht einfach so zu tun, als ob da Hörer säßen oder Leser das lesen, was da geschrieben worden ist, die sich von sich selber frei machen können, die also von ihren eigenen Affekten, von ihren eigenen Interessen frei machen können und rein sachlich jetzt argumentativ zugänglich sind. Nein, das geht nicht. Bloch rekurriert dann auch auf Platon, der ja gesagt hat, das gute Wissen heißt das gute Tun. Mitnichten, sagt Bloch, das gute Wissen heißt noch lange nicht das gute Tun. Es kommt darauf an, die Menschen so zu packen, dass sie dann auch das gute tun. Und so hat also auch die Publizistik bei Bloch hat eine breite Spannbreite von Analysen dieser Art bis hin dann zu geschichtsphilosophischen Analysen, zur Theorie der Ungleichzeitigkeit, zur Analyse der Mythenreste, auf die der Nationalsozialismus rekurriert, die seinen Erfolg ja eben auch ausmachen. Das Dritte Reich, ein Mythos, der eben eine lange christliche Tradition hat und der von den Nazis ausgebeutet wird, um zum Erfolg zu kommen. Also hier haben wir eine breite Schicht von Denkanstrengungen Blochs, um dem Phänomen, um dieser Katastrophe des Nationalsozialismus, des Faschismus, ja wenigstens denkerisch Herr zu werden. In Erbschaft dieser Zeit, in diesem Band, in der Gesamtausgabe, Erbschaft dieser Zeit, kann man diese Analysen, vor allem der Ungleichzeitigkeit und der mythologischen Analyse des Nationalsozialismus nachlesen. Wir haben nun schon über zwei wichtige biografische Stationen von Ernst Bloch gesprochen, die beiden Weltkriege, zwei Stationen, die eine relativ große Zeitspanne umfassen. Während dieser ganzen Zeit hat Ernst Bloch eine Philosophie, eine Art zu denken entwickelt, ein Denken, das meines Erachtens unverwechselbare Züge trägt und ein Aspekt dieses Denkens ist der Expressionismus gewesen. Können Sie schildern, was das bedeutet? Also was zeichnet Bloch als expressionistischen Philosophen aus? Es gibt eine Menge Querverbindungen zum Expressionismus. Da haben Sie vollkommen recht. Es gibt ja auch sehr viele Aufsätze, Essays von ihm zum Expressionismus und über den Expressionismus hat er sich mit seinem Freund Georg Lukács überworfen, oder sagen wir, es war eins der starken Streitpunkte, die er mit Lukács hatte und die zu dem Zerwürfnis dann geführt haben. Ja, was ist expressionistisch an Ernst Bloch? Das bezieht sich vor allem auf sein erstes Werk, nämlich auf den Geist der Utopie von 1918. Dieses Werk ist in verschiedener Hinsicht, könnte man dem Expressionismus nahe rücken. Einmal stilistisch, das ist vielleicht das Augenscheinlichste. Es ist ein Stil, der in der Philosophie völlig unerhört ist. Ein Stil, der tatsächlich expressionistische Figuren, expressionistische Redeweisen, Schreibweisen adaptiert, um mit ihnen zu denken, um mit ihnen Philosophie zu treiben. Ich kenne kein Beispiel sonst, oder jedenfalls kein Beispiel in dieser Art und in diesem Hervortreten von expressionistischem Stil sonst in der Philosophiegeschichte. Also es ist einmal der Stil, der hier expressionistisch auftritt, der expressionistisch ist. Und sind auch Fragen, die expressionistisch sind. Es ist vor allem die Frage nach dem Ich. Nach dem, was der Mensch ist und was er als Ich ist, was er als, wie Bloch dann später sagt, auch als ziemlich umfängliches Triebwesen ist, was er als emotionales Wesen ist, was sein Wesen ausmacht. Und die Antwort, die er dann findet, ist ja eben, dieses Wesen ist selber noch sich dunkel, ist sich selber noch dunkel. Der Mensch weiß selber noch gar nicht, wer er ist. Er muss herausprozessiert werden, er muss sich selber herausprozessieren aus diesem Dunkel, in dem er sich befindet. Und das sind schon Gedanken, die dem Expressionismus nahestehen, der ja auch als Malerei zum Beispiel diese Fragen gestellt hat. Diese Fragen, was der Mensch denn nun ist, eben auch tatsächlich im Sinne eines umfänglichen Triebwesens, eines Affektwesens, eines Wesens, das schreit, wenn es spricht, oder schreien kann, wenn es spricht, und im Schrei dann einen Ausdruck findet, den man in kühler Sprache nicht zum Ausdruck bringen kann. Und das sind so die hin- und herspielenden Motive zwischen Expressionismus und Bloch, die zu nennen sind. Und das hat dann ja noch ein wenig gedauert. Also das Thomas-Münzer-Buch ist auch noch aus dieser Atmosphäre, diesem expressionistischen Duktus heraus entstanden, aber dann kühlt sich das merklich ab. Die Begegnung mit Marx ist hier, glaube ich, ganz entscheidend gewesen. Sie bringt Nüchternheit in Blochs Denken. Es ist das, was er später dann den Kältestrom des Marxismus genannt hat, der jetzt eben bei ihm spürbar wird. Die Analyse, die Gesellschaftsanalyse, die Ideologieanalyse spielen plötzlich eine große Rolle, und sein Denken und seine, auch die Art, wie er dieses Denken vorträgt, zeigt eben jetzt ganz andere und neue Züge. Vom Ich zum Wir, kann man sagen, vom Individuum zur Gesellschaft, zur Gemeinschaft, zu Fragen, die im Geist der Utopie in der ersten Auflage, es gibt dann eine zweite, die anders ist, spätere zweite von 1923, aber in der ersten Auflage sind das Fragen, die noch gar keine Rolle spielen oder wenn, dann nur eine ganz untergeordnete Rolle spielen. Sie haben jetzt beschrieben, dass Bloch durch die Begegnung mit Marx sein Denken oder seine Schreibweise vielleicht so ein bisschen abgekühlt hat. Trotzdem hat er sich Zeit seines Lebens einem Begriff zugewendet, der eigentlich zu dieser Zeit bei vielen marxistischen Denkern eher negativ besetzt war, nämlich der Begriff der Utopie. Die Utopie hat Ernst Bloch Zeit seines Lebens beschäftigt. Er hat sein ganzes Leben an einer Philosophie der Utopie gearbeitet. Sie hatten jetzt auch schon den Titel seines frühen Werkes Geist der Utopie genannt. Utopie ist auch ein zentraler Gegenstand seines Hauptwerks, das Prinzip Hoffnung. Die Utopie, das ist der Nichtort, das ist das, was noch nicht ist, das in seinem Noch-Nicht-Sein, in seiner Latenz eine eigene Geschichte hat. Und ich finde, das Interessante daran ist, dass sich Bloch der Utopie immer trotzdem als ein materialistischer Denker genähert hat. Und ich finde, das Interessante daran ist ja, dass, wie ich das eben auch schon beschrieben hatte, dass Utopie und Materialismus jetzt oberflächlich betrachtet auf den ersten Blick erstmal als Gegensatz erscheinen. Also der Materialist, der beschäftigt sich mit dem, was ist, der geht aus von der Wirklichkeit, von den Bewegungsgesetzen, die in der Wirklichkeit angelegt sind. Und die Utopie, das ist was über das Gegebene hinausweist, was Antizipierendes, eigentlich was sehr schwer zu greifen ist. Können Sie schildern, wie Ernst Bloch diese beiden Aspekte miteinander verbunden hat? Also Utopie auf der einen Seite, Materialismus auf der anderen. Ja, indem er nämlich einen eigenen Begriff von Materialismus hat. Es gibt diesen Materialismus, den Sie gerade beschrieben haben, den man vereinfacht vielleicht so etwas wie einen mechanischen Materialismus nennen könnte, der auch in den Naturwissenschaften eine große Rolle spielt. Nicht mehr so sehr in den ganz modernen Naturwissenschaften, das hat Bloch ja auch noch miterlebt und als seine Bestätigung auch empfunden. Er hat einen Materiebegriff und der hängt mit seinem Naturbegriff eng zusammen, der selber prozesshaft ist. Die Materie ist selber etwas, was im Gange ist, was sich bewegt, was prozesshaft ist und was nicht eben der fertige Klotz ist, wie er das auch formuliert hat. Der fertige Klotz, der eben da ist, der so da ist, wie er ist und sich nicht verändert und oder allenfalls oberflächlich verändert in der Erscheinungsweise, der aber in seinem Wesen fest und sicher ist. Nein, sagt Bloch, das ist er nicht. Auch die Materie ist ein sich im Prozess befindliches. Sie ist auch noch nicht dort angekommen, wo sie hingeht, wo sie hinprozessiert. Und ist damit eben auch das Substrat einer Natur, die noch nicht dort angekommen ist, wo sie hingeht. Auch die Natur ist eben dieses Prozesshafte. Sie beruht ja eben auf der Materie als ihr Substrat und ist etwas, was noch nicht fertig ist, was noch in sich selber ein Fragment ist. Der Begriff des Fragments spielt hier, wie auch in seiner Ästhetik, auch eine große Rolle. Nun, und von diesem Naturbegriff, dem ein bestimmter Materiebegriff, den ich jetzt so ganz kurz umrissen habe, zugrunde liegt, von da aus ist dann zur Utopie, ja, naja, ich will nicht sagen ein kleiner Weg, aber immerhin eine Brücke geschlagen. Wenn nämlich die Welt selber ein Experiment ist, eines seiner späten Bücher heißt ja Experimentum Mundi, Experiment Welt. Wenn die Welt selber ein Experiment ist, das noch nicht fertig ausexperimentiert ist, dann stellt sich doch die Frage, ja, wo geht das denn hin? Geht das einfach so zerstreut hin? Kann das hierhin, dahin, dort hingehen? Oder ist nicht doch auch da eine Richtung auszumachen? Sicher, die Natur, sagt Bloch, die Materie braucht den Menschen. So, sie braucht den Menschen. Sie braucht das Objektive, braucht das subjektive Prinzip, braucht das Prinzip der Praxis, braucht die Praxis des Menschen, um dorthin zu gelangen, wohin eben das weist, was er dann Utopie nennt. Utopie ist ja bei ihm etwas, und das muss man immer bedenken, was anders als bei den frühen Utopisten, anders als bei Campanella, anders als bei Morus, jetzt nicht etwas ist, was von Bloch ausgemalt wird. Er versucht, ihm in Chiffren nahezukommen. Utopie ist ein Endzustand, dem man sich ständig annähert, der ein Ziel ist, ein Fernziel ist, in dem Entfremdung aufgehoben ist, das Summum Bonum. Es gibt eine Menge von Vokabeln, mit denen er versucht, das zu umkreisen, was ja gar nicht ausgemalt werden kann, weil es noch nicht ist, sondern weit entfernt noch ist. Und wir können zwar Nahziele definieren, die auf dem Weg zu einem solchen Fernziel sind, aber dieses Fernziel selber können wir nicht beschreiben. Aber, sagt er, da gibt es noch immerhin noch etwas. Wir können ungefähr sagen, was es nicht sein wird. Ziemlich genau vielleicht können wir sagen, was es nicht sein wird. Es wird eben nicht Tod, Verderben, Faschismus, es wird eben nicht das sein. Also die Verneinung dessen, was dieses Utopische ist, das können wir ziemlich genau benennen. Naja, nur die Bejahung, das also, wie es dann wirklich aussieht, das wird uns überraschen. Wir haben jetzt schon mehrfach über Ernst Bloch als einen marxistischen Denker gesprochen. Er stand ja durchaus den Denkern der sogenannten Frankfurter Schule nahe. Er war unter anderem freundschaftlich verbunden mit Theodor W. Adorno. Wenn man sich so die verschiedenen Biografien anschaut, dieser Denker der kritischen Theorie, dann finde ich, fällt da ein zentraler Unterschied auf in diesem Werdegang dieser Biografen. Nämlich, dass Bloch im Gegensatz zu den anderen Denkern der kritischen Theorie, als er aus dem Exil zurückkehrte, dann im Jahr 1949 in die junge DDR gegangen ist und die DDR durchaus erstmal als politische Heimat begriffen hat, was dann ja durchaus eine widersprüchliche Beziehung gewesen ist. Er ist 1961 nach 12 Jahren wieder in den Westen übergesiedelt. Wie würden Sie diese Beziehung von Ernst Bloch zur DDR beschreiben? Ja, erstmal würde ich ein großes Fragezeichen an die Freundschaft mit der Frankfurter Theorie machen. Also natürlich gab es einiges, was diese Denker, die Sie jetzt genannt haben, auch Horkheimer gehört dazu. Und Benjamin, ja Gott, Benjamin stand der Frankfurter Schule nahe. Wenn man Adorno glaubt, ist er einer ihrer geistigen Väter. Naja, es gab durchaus einiges, was verbunden hat. Aber es gab auch große, große Differenzen. Also Adorno hat diesen utopischen Optimismus, der durch die ganze Philosophie Blochs geht, nicht mitgemacht. Bloch hat, ich glaube, ein Wort von Lukács aufgreifend, hat die Philosophie der Frankfurter Schule Grand Hotel zum Abgrund genannt. Also dieses Motiv des, ja, was dem Nihilismus fast nahe steht in der Frankfurter Schule, der Kritik als solcher, die einzige ist, was übrig geblieben ist noch von den großen philosophischen Bewegungen der Vergangenheit. Das alles war Bloch durchaus entgegengesetzt und das hat er auch sehr stark kritisiert. Auf persönlicher Ebene gab es dennoch so etwas wie freundschaftliche Beziehung. Ja, also so viel nur zur Frankfurter Schule und Bloch. Und was jetzt seine DDR-Zeit betrifft, ja, er ist nach Leipzig gegangen, ein bisschen zögernd, wie es ja auch der Ruf selber zögerlich war. Das heißt, es gab eine schon ganz im Anfang eine starke Fraktion, die Bloch eigentlich nicht haben wollte und die da befürchtete, dass da Böses auf die DDR zukommen könnte. Böses im Sinne von eben unmarxistisches, nach dem Marxismusverständnis, was diese Kollegen von Bloch dann eben hatten. Nun, er hat dann zugesagt, er ist nach Leipzig gekommen. Ja, warum? Da ist natürlich seine zunächst einmal stark linke antifaschistische Einstellung, die er immer gehabt hat, die er bis zuletzt gehabt hat und für die Bundesrepublik durchaus einige Hemmnisse bedeutete. Denken Sie an Globke, denken Sie an vieles, was eben in der Nachkriegszeit der Bundesrepublik an negativen, weiterführenden, also personelle Kontinuitäten, die in der Bundesrepublik von der Zeit vor 45 bis in die 50er Jahre hinein eine große Rolle gespielt haben. Kontinuitäten also, die Bloch natürlich nicht billigen konnte und die auch eine starke Belastung ja gewesen sind in der Nachkriegszeit. Die 68er Studentenbewegung in der Bundesrepublik ist nicht zu erklären, wenn man eben diesen Hintergrund nicht sieht, dass es da eben fatale Korrespondenzen gab in der jungen Bundesrepublik mit der Vergangenheit. Schön, also hier war ganz klar Blochs Sympathie auf Seiten der DDR, eines sich stark antifaschistisch selbstverstehenden Staates, der etwas Neues machen wollte auf deutschem Boden, etwas Neues, etwas, was Bloch durchaus ja ein riesiges positives Experiment gesehen hat und an dem er beteiligt sein wollte. Seine Philosophie, das vergisst man auch manchmal, hatte einen starken Zug zur Praxis. Das sieht man ja schon daran, dass er immer publizistisch tätig gewesen ist, dass er immer in die Politik mit eingegriffen hat, dass er nicht sich draußen gehalten hat, wie die meisten Philosophen das ja eben getan haben. Und dieser praktische Zug seiner Philosophie, der ist sicherlich auch dafür verantwortlich, dass er die DDR als ein Experiment begriffen hat. Da musste er dabei sein. Da wollte er sein Denken mit einsetzen, seine Hoffnungen, seine Analysen, alles das, was er bisher getan hatte, wollte er hier in Wirklichkeit mit überführen. Und das war eine große Anziehungskraft. Umso schlimmer, muss man sagen, umso stärker dann der Absturz, als er merkte, ja, da sind die Widerstände so groß, da komme ich nicht weiter. An welchem Punkt ist er sozusagen seine Beziehung zur DDR zerbrochen? Wie kam es dazu, dass er dann wieder in den Westen gegangen ist? Ja, das kann man wohl nicht als einen einzelnen Punkt ansehen. Was sicherlich sehr stark die Machthaber, das Regime, sagen wir mal das Regime, sehr stark gegen ihn aufgebracht hat, war, dass er einen Marxismus lehrte, der noch nicht fertig ist, dass er eine Philosophie lehrte, auch eine Geschichtsphilosophie und eine Gesellschaftstheorie lehrte, die davon ausging, nein, wir sind allenfalls auf dem Weg dazu und wir müssen aufpassen, dass dieser Weg nicht in die falsche Richtung führt. Und auch hier geht eben in seinem Verhältnis zur DDR, geht jetzt nicht, das ist nicht affirmativ in einem umfassenden Sinne. Ja, sagt er, die Richtung ist schon ganz in Ordnung. Deswegen will ich hier bei euch sein, damit wir gemeinsam in die richtige Richtung weitergehen. Aber ja, seinen Kollegen, seinen orthodoxen Kollegen, der Orthodoxie in der Philosophie, in den Geisteswissenschaften, der politischen Orthodoxie, war das natürlich eine Menge Schritte zu weit. Das ging ihnen sehr viel zu weit. Die DDR war im Sinne Ulbrichts, im Sinne seiner Minister, im Sinne der Regierung der DDR, im Sinne der regimetreuen Intellektuellen, war die DDR eigentlich schon so ziemlich fertig. Sicher, man konnte hier noch ein bisschen verbessern, da noch ein bisschen verbessern, gar keine Frage. Aber im Wesen, im Grunde, war die DDR die Verwirklichung der marxistischen Sehnsüchte, der marxistischen Wünsche, der marxistischen Theorie. Bloch sagt, nein, nein, so weit sind wir noch lange nicht. Und ich glaube, dieser Dissens ist es eben, der zu einer wachsenden Entfremdung zwischen der Partei, zwischen der Regierung und Bloch geführt hat. Die Regierung, die Partei befürchtete, dass er die Jugend verdirbt. Man darf nicht vergessen, dass er ein großer Redner war, dass er Studenten anzog. Seine Vorlesungen waren überfüllt. Aus der ganzen DDR kamen Intellektuelle, um sie zu hören. Also hier kam eben auch noch ein durchaus pragmatisches Interesse des Staates dazu, Bloch stillzulegen. Sie wollten nicht, dass er seine Ideen in die Köpfe seiner Studenten transportiert. Dass Ernst Bloch dann 1961 nach Tübingen gegangen ist, das hat letztlich auch dazu geführt, dass Sie als Student Ernst Bloch begegnen konnten, dass Sie ihm begegnet sind. Ernst Bloch hat eine große Ausstrahlung gehabt auf Studenten, das haben Sie gesagt, das war dann auch in Tübingen so. Und er hat ja durchaus auch eine gewisse Rolle für die Studentenbewegung in dieser Zeit gespielt. Es gab zum Beispiel eine enge Verbindung zwischen Rudi Dutschke und Bloch und er hat die Studentenbewegung trotzdem auch kritisch begleitet. Wie würden Sie diese Beziehung beschreiben? Also wie hat dieser Kontakt ausgesehen zwischen Bloch und den Studenten in dieser Zeit? Ja, einmal war dieser Kontakt begründet in seiner Lehre. Er hielt eine Vorlesung und ein Seminar. Und alles, was sich links verstand, saß in seinem Seminar, saß in seiner Vorlesung. Naja, das Seminar war von den Möglichkeiten her natürlich begrenzt. Es waren 57 Leute, mehr gingen da nicht rein. Aber in der Vorlesung im Audi Maximum der Universität Tübingen, da saßen sie dann alle, da traf man sich. Also hier begann es also. Hier in der Lehre selber und in Blochs Wirkung als Person, als Lehrer, als Redner, da begann es. Und dann dürfen wir nicht vergessen, dass Blochs Philosophie einen stark revolutionären Zug hat. Und zwar sowohl im Denken, in den Gedanken, wie auch in der Art und Weise, wie er sie vorträgt. Dieses Revolutionäre, dieses Pathos auch, er ist ja durchaus ein Denker, der das Pathos nicht gescheut hat, anders als die Kollegen aus der Frankfurter Schule, um das nochmal zu bemerken. Also er war jemand, der durchaus einen revolutionären Zug im Vortrag und in seiner Theorie selber hatte. Und das war etwas natürlich, was die Studenten angezogen hat. Unter den Talaren, Muff von 1000 Jahren, also diese Diskrepanz, das ist so ein Spruch ja der Studentenbewegung, diese Diskrepanz zwischen einer Universität, die ja eine lange, lange Tradition hatte, die aber in dieser Tradition erstarrt war, die nichts Neues mehr zuließ. Und ich erinnere mich gut, es gab keine Seminare über Marx. Es gab keine, ja selbst Heine, selbst die Jungsozialisten, selbst solche Schriftsteller und Denker, das gab es nicht. Die waren draußen, außerhalb der Universität, wurden sie, wenn überhaupt, gelesen. Und hier setzte ja ein Zug der Opposition an. Wir wollen das kennen, wir wollen sehen, wir wollen lesen die Gedanken, wir wollen diese Literatur lesen. Und Bloch hat sie dahin geführt. Bloch gehörte eben auch zu diesen Denkern, der ja diese Schriftsteller, der Feuerbach und andere eben entdeckt hat, mit in seinem Werk verarbeitet hat und der für die Studenten, das galt für mich genauso wie für meine Kommilitonen, eine Welt geöffnet hat, die Universität verschlossen hielt. Die also in der Universität, wie sie damals war, nicht vorkam. Nun, und das war ein Zug, der uns ungeheuer anzog, der verbunden war eben mit dem umstürzlerischen, so dürfen die Verhältnisse nicht bleiben, so dürfen die Verhältnisse an der Universität nicht bleiben. Und wir haben Seminare organisiert, Marx-Seminare gemacht, die in der Philosophie es natürlich nicht gab. und so weiter. Also da war eine starke Verwandtschaft, hier ein Wunsch, selber etwas Neues zu machen, selber dieses Umfeld zu verändern, indem man lernte, indem man tätig war an der Universität, und dann in Bloch einen Kombattanten zu entdecken, einen wortkräftigen Kombattanten zu entdecken. Ich würde nun vorschlagen, nochmal direkt auf das Buch zu sprechen zu kommen, das Sie gerade veröffentlicht haben. Ein Buch, in dem Sie Ihre Erinnerung an Ernst Bloch beschreiben. Mich würde interessieren, wie Sie da vorgegangen sind. Vielleicht ausgehend von einem Problem, das Sie selbst zu Beginn Ihres Buches schildern. Nämlich, dass Ernst Bloch eigentlich immer sein Werk ins Zentrum gestellt sehen wollte und dass er eine gewisse Scheu hatte, über persönliche, über private Dinge öffentlich zu sprechen oder zu schreiben. Sie nähern sich in Ihrem Buch nun auch der Person von Ernst Bloch an. Und Sie beschreiben diese Annäherung als eine Reise, als eine Ortsbeschreibung. Können Sie beschreiben, was das meint? Warum Ortsbeschreibung? Also es gibt zwei Motive für dieses Buch. Ein ganz persönliches Motiv. Es ist, ja, ich wollte meine Dankbarkeit ausdrücken. Bloch war für mich so wichtig, dass ich nicht das geworden wäre, was ich geworden bin, in welcher Hinsicht auch immer, wenn ich ihm nicht begegnet wäre. Also es ist ein Buch aus Dank heraus. Das war ein ganz wesentliches Motiv. Aber es gab eben auch natürlich diese Schranke, die er selber aufgerichtet hatte. In den Spuren gibt es so ein paar, ich schreibe ja darüber auch in meinem Buch, in den Spuren gibt es sein Buch, in dem er Geschichten erzählt. In diesen Spuren gibt es ein autobiografisches Kapitel. Und da erzählt er aus seiner Jugend, was er gelesen hat, wie er da am Rhein in Ludwigshafen mit den Schiffern geraucht hat, Pfeife geraucht hat und so weiter. Und dieses Kapitel endet damit, dass Privates nicht gemeint war und auch nicht fortgesetzt wird. Also er war, genau wie Sie sagen, das Private gehörte nicht ins Werk. Es gibt ja nur eine Ausnahme, das Gedenkbuch an Else Bloch von Stritzky, aber das ist nun ein ganz anderes Thema. Nun, und damit habe ich mich natürlich auch auseinandergesetzt, als ich beschlossen habe, dieses Buch zu schreiben. Und ich habe versucht, das, was ich mit Ortsbeschreibung meine, zu verwirklichen. Ein Ort ist etwas, wo Personen zwar tätig sind, das aber etwas Sachliches ist. Und ich beschreibe also den Ort des Denkens. Ich beschreibe sein Arbeitszimmer, ich beschreibe die Art, wie er formuliert, ich beschreibe, wie er am Schreibtisch sitzt, wie er dies oder jenes macht, wie er zu mir herunterkommt, ich habe unter ihm gewohnt, wie er nachts plötzlich in der Tür steht. Alle diese Dinge beschreibe ich immer, indem ich sie als Ort oder Ortsveränderung beschreibe. Ich sage einmal, also wenn er eintrat in einen Raum, veränderte sich der Raum. Und dieses sachliche Korrektiv des Räumlichen, des Örtlichen, das habe ich deswegen eingeführt in das Buch, weil ich eben seine eigene Scheu nicht verletzen wollte, seine Scheu, private Dinge zu behandeln. Und ich habe sie auch draußen gelassen. Also ich hätte natürlich eine ganze Menge noch mehr erzählen können, wenn wir da nachts zusammensaßen, wenn er runterkam zu mir, nachdem er seine Arbeit beendet hatte, manchmal um 24 Uhr, manchmal um 1 Uhr. Als ich das wusste, habe ich schon immer so lange, bin ich auf jeden Fall so lange aufgeblieben. Manchmal kam er auch schon um 11 Uhr, wenn es einfach nicht mehr lief. Und wir dann stundenlang zusammensaßen, Pfeife rauchten und uns unterhielten. Dann war das durchaus etwas, was natürlich auch nahelegte, private Äußerungen von sich zu sagen. Also er hat auch private Dinge erzählt. Nein, die habe ich aber nicht gebracht. Sondern alles, was ich gebracht habe, hat sein Verhältnis zum Ort seines Denkens, zum Ort seiner Philosophie. Und das Private ist auch hier dem untergeordnet. So jedenfalls mein Wunsch und mein Wille. Und ich glaube jedenfalls nach dem, was ich so den Rezensionen entnommen habe und den Echos, die zu mir gelangt sind auf das Buch, dass das so einigermaßen gelungen ist. Dann gibt es allerdings auch noch ein weiteres Motiv, das darin besteht, dass ich eine Universität beschrieben habe in der Beschreibung meines Verhältnisses zu Ernst Bloch. Eine Universität, einen Arbeitsort, den es nicht mehr gibt. Die Universität ist zu einer Ausbildungsmaschine, könnten wir sagen, für die massenhafte Produktion. von genau einpassbaren Arbeitskräften, die dürfen kein Semester zu lange an der Universität sein, ist sie zusammengeschrumpft. Und das ist eine Bildungskatastrophe, die, wenn Bloch sie noch erlebt hätte, ihn sicherlich seine publizistische Produktivität wieder angestachelt hätte. Also das wollte ich auf jeden Fall auch ausdrücken, wollte ich zeigen, wollte ich ausmalen, dass es einmal anders war, dass es eine andere Möglichkeit von Studium gegeben hat und gibt. Und was uns heute fehlt, das sollte eben vor diesem Hintergrund dessen, was mal gewesen ist, deutlich werden. Nun deutet ja auch der Titel Ihres Buches einen Ort an. Also das Buch trägt ja den Titel »Wo noch niemand war«. Was heißt das? Warum dieser Titel? Ja, dieser Titel bezieht sich auf den letzten Satz, den berühmtesten Satz aus dem Prinzip Hoffnung. Heimat ist das, was allen in die Kindheit scheint, in dem aber noch niemand war. Umgekehrt muss man sagen, Heimat ist das, in dem noch niemand war, das aber allen in die Kindheit scheint. Also der Ort, in dem noch niemand war. Ich habe also versucht, und das passt ganz gut zu dem, was ich eben gesagt habe, das Heimatliche, ist ja auch Heimat, ist auch ein Ortsverhältnis, das Heimatliche in dem herauszupräparieren, was ich erlebt habe. Ich habe tatsächlich mein Leben da unter ihm, wörtlich unter ihm, über meinem Zimmer war sein Arbeitszimmer, ich habe mein Leben unter und mit ihm zusammen, habe ich als sehr heimatlich empfunden. Das, wenn ich heute gefragt würde, wo denn Heimat für mich, ja, verwirklicht kann man ja, wenn wir nach Bloch gehen, nicht sagen, wo aber dieser Vorschein von Heimat da gewesen ist, dann würde ich sagen, das waren die Jahre, in denen ich da im Schwanzer 35 gelebt habe und mit ihm zusammen war. Und daher also dieser Titel, auch hier wieder die Bestimmung, dass hier auch das Örtliche eine große Rolle gespielt hat. Ich habe noch eine abschließende Frage, die vielleicht so ein bisschen wegführt von dem, worüber wir bisher gesprochen haben. Es gibt nämlich einen Aspekt im Leben und im Denken von Ernst Bloch, was auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen abwegig erscheint, was ich aber besonders interessant finde, nämlich, dass sich Ernst Bloch Zeit seines Lebens mit Karl May beschäftigt hat, also diesem Autoren von Indianer- und Abenteuerromanen. Und ich habe jetzt gestern erfahren, dass Sie auch diesen Strang von dem Denken von Bloch, ja, so ein bisschen aufgegriffen haben und sich auch mit Karl May auseinandergesetzt haben. Was hat denn jemanden wie Bloch an so jemanden wie Karl May interessiert? Ja, also zunächst mal ist das aus seiner Jungenszeit natürlich übergekommen. Er war ein begeisterter Karl-May-Leser, so wie gerade viele Karl-May-Leser waren, die ausbrechen wollten, die sich zu Hause nicht wohlfühlten. Er hatte ja ein sehr prekäres Verhältnis zu seinem Elternhaus, zur Schule sowieso. Und die Karl-May-Bücher waren Ausbruchsfantasien, weg in den fernen Westen oder in den Orient, wenigstens in der Fantasie weit, weit weg. Also das kommt aus dieser Jugendzeit, wie bei vielen. Bei mir ist das nicht anders gewesen. Ich habe auch Karl May als Junge verschlungen, natürlich. Gut, aber das begründet noch nicht, warum er das immer wieder, es zieht sich ja wie ein Leitmotiv, immer wieder durch sein Werk, auch durch Gespräche, die Interviews, die er gegeben hat. Es gibt dieses schöne Wort von ihm: Ich kenne nur Hegel und Karl May, alles was dazwischen ist, ist eine unreine Mischung aus beidem. Dieses Bonmot ist ja viel zitiert worden. Es enthält natürlich so ein jungenhaftes Epaté le Bourgeois, etwas Spott über bildungsbürgerliches Denken. Nun, dass er es aber immer wieder aufgegriffen hat und auch wenn er runterkam zu mir, wir uns über Karl May auch unterhielten, unsere Erinnerungen gemeinsam auffrischten, das liegt daran, dass er die Kolportage insgesamt in seine Ästhetik mit eingebaut hat. Kolportage, er sagt, Kolportagebücher sind reißende Märchen. Ist eine Literatur, die zum Ausbruch anleiten will, die einen Wunschgrund hat, ja, indem man sich aus der Welt, in der man sich nicht wohlfühlt, nun hinausträumen kann. Und diese Kolportage hat, wie ich sagte, in seiner Ästhetik spielt sie eine große Rolle, denn, so sagt er, sie enthält Inhalte, die in hoher Literatur nicht mehr vorkommen. Vor allem eben diese Ausbruchsfantasien. Träumt Kolportage, so träumt sie doch immer Revolution. So ist einer der Schlusssätze seiner Aufsätze über Karl May. Er hat ja auch Aufsätze, über die man in Erbschaft dieser Zeit finden kann, geschrieben. Also diese Kolportagetheorie, die er in einem Werk wie dem von Karl May verwirklicht fand, oder man kann auch anders sagen, die er aus Werken Cooper gehört übrigens auch dazu, aus Werken dieser Literaturgattung entwickelt hat, war für ihn sehr wichtig, hat ihm auch einen Zugang zu anderen Bereichen der Kunst gegeben. Es gibt eine Rettung Wagners durch surrealistische Kolportage, gibt es einen Aufsatz von ihm, und da spielt auch Karl May eine große Rolle. Auch Wagner wird von Bloch über den Kolportageleisten, wenn ich es jetzt mal etwas despektierlich sagen will, über den Kolportageleisten geschlagen und auf diese Art und Weise, wie er sagt, gerettet. Und das ist also der Grund, weswegen er einen Autor wie Karl May so sehr geschätzt hat. Ja, wir könnten jetzt da noch ins Einzelne gehen, was ihm in den einzelnen Büchern so wichtig war. Es ist eine ganz unzuverlässige Welt, in der sich die Helden meist bewegen. Da geht plötzlich, man reitet am Rande der Wüste entlang, plötzlich bricht ein Pferd oder ein Kamel, ich weiß es jetzt nicht mehr, ein, und darunter ist ein Tunnelsystem, tut sich auf. Also diese Doppelheit, dieses Unzuverlässige der Welt, dass man nie weiß, wo man steht, dass man nicht weiß, ob man in Gefahr ist oder ob ein Wunsch in Erfüllung geht. Alles das sind Momente und Motive gewesen, die natürlich mit seiner Philosophie in einem engen Verhältnis gestanden haben.